Es ist 13 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Edda Damöller. Guten Tag. Der Kompromiss zur Reform der Erbschaftssteuer für Firmenerben im Vermittlungsausschuss stößt auf ein geteiltes Echo. Bei den Unionsparteien und der SPD reichen die Reaktionen von sehr zufrieden bis vertretbar. Teile der Grünen sind dagegen unzufrieden. Große Vermögen würden zu sehr geschont. Mehr dazu von Sabine Müller, WDR Berlin. Die Bundestagsgrünen werden deshalb wohl Nein sagen. Von den Ländergrünen im Bundesrat, deren Stimmen für eine Mehrheit gebraucht werden, wird allgemein ein Ja erwartet. Die Wirtschaft reagiert teilweise erfreut, weil es jetzt Rechtssicherheit für Familienunternehmen gebe. Andere kritisieren die komplizierten Pläne dagegen als Beschäftigungsprogramm für Steuerberater. Der Kompromiss zur Erbschaftssteuer sieht vor, dass Firmenerben auch in Zukunft weitgehend von der Steuer befreit sind, wenn sie den Betrieb längere Zeit weiterführen und Arbeitsplätze erhalten. Allerdings soll es schwieriger werden, den Wert einer Firma klein zu rechnen und die Möglichkeiten, die fällige Steuer erst später zu zahlen, fallen weniger großzügig aus als bisher geplant. Die Stiftung des Alternativen Nobelpreises hat die Preisträger des Jahres bekannt gegeben. Unter ihnen sind die Weißhelme, eine syrische Freiwilligenorganisation, die in zerbombten Häusern nach Opfern sucht. Ein Sprecher der Weißhelme sagte in Aleppo, sie seien überwältigt von der Auszeichnung. Den Alternativen Nobelpreis bekommen außerdem eine russische Menschenrechtlerin, eine ägyptische Feministin und die türkische Oppositionszeitung Cumhuriyet. Thomas Burmann, WDR Istanbul. Sie deckt Missstände auf, sie prangert korrupte Politiker an. Heute zum Beispiel können die Leser der Cumhuriyet erfahren, welche prominenten türkischen Geschäftsleute auf den Bahamas geheime Bankkonten haben und somit im Verdacht stehen, Steuern zu hinterziehen. Wegen solcher Artikel haben viele Cumhuriyet-Journalisten schon Morddrohungen bekommen, sie wurden auf offener Straße angegriffen oder sie saßen im Gefängnis Haftstrafen ab. Erst gestern begann erneut ein Prozess gegen Cumhuriyet-Redakteure, darunter den ehemaligen Chefredakteur Can Dündar, der sich inzwischen ins Ausland abgesetzt hat. Dündar hatte zusammen mit einem Kollegen aufgedeckt, dass der türkische Geheimdienst Waffen an Extremisten in Syrien geliefert hatte. Und jetzt weitere Meldungen im Überblick mit Michael Müller. Verteidigungsministerin von der Leyen hat dem Irak weitere Unterstützung im Kampf gegen die Terrormiliz IS zugesichert. Das sagte sie nach politischen Gesprächen in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Die Bundeswehr bildet im Nordirak Kämpfer der kurdischen Peschmerga-Armee aus und stellt ihnen Waffen zur Verfügung. Der Völkermord im bosnischen Srebrenica vor 21 Jahren wird keine strafrechtlichen Folgen für den damaligen niederländischen UNO-Kommandanten haben. Das entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Dem Kommandanten war vorgeworfen worden, nicht eingegriffen zu haben. Bosnisch-serbische Truppen hatten damals in der UNO-Schutzzone Srebrenica 8000 Muslime getötet. In Düsseldorf haben die Tarifverhandlungen für Ärzte an kommunalen Krankenhäusern begonnen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund fordert knapp 6% mehr Gehalt. Die Arbeitgeber nennen das nicht finanzierbar. Die Verhandlungen betreffen rund 55.000 Ärzte. Hier noch eine weitere Meldung aus Nordrhein-Westfalen. In Essen hat die bundesweit größte Tagung zum Thema Kinderschutz begonnen. 3 Tage lang diskutieren rund 500 Experten darüber, wie Kindern und Jugendlichen besser geholfen werden kann. Ein Schwerpunkt beim Kinderschutzforum ist der sexuelle Missbrauch von Kindern. Ein weiterer die Zusammenarbeit von Kinderärzten und Kinderschutzzentren. Außerdem geht es um die Betreuung unbegleiteter junger Flüchtlinge, vor allem im Ruhrgebiet. Sie sollen besser über die Unterstützung in Jugendhilfeeinrichtungen und Kinderschutzzentren informiert werden. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen herbstlich ist ein bisschen untertrieben, denn es ist fast wolkenlos, sonnig und angenehm temperiert. Bünde und Alsdorf bekommen 21, Münster 22 Grad. Morgen gibt es neben Sonne auch mal dickere Wolken und einzelne Schauer bei ähnlichen Temperaturen wie heute. Und am Wochenende wird es nochmal richtig schön. Das war WDR aktuell. WDR 2 Verkehrsservice. A1 Münster Richtung Dortmund zwischen Kamener Kreuz und Kamenzentrum, Unfall 2 Kilometer, stockender Verkehr. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Leverkusen-Opladen und Köln-Mülheim, 4 Kilometer stockender Verkehr wegen Bergungsarbeiten. Hier brauchen Sie mehr als 10 Minuten extra Zeit. A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Köln-Delbruck und Leverkusen-Zentrum, 2 Kilometer stockender Verkehr. A4 Olpe Richtung Köln zwischen Mozfeld und Bensberg, 3 Kilometer Stau. Hier müssen Sie etwas mehr als 20 Minuten mehr einrechnen. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen. Recklinghausen zwischen Bochum-Leer und Bochum-Gerte. 2 Kilometer Stau, hier verlieren Sie mehr als 10 Minuten. A52 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Essen-Rüttenscheid und Essen-Kettwig. 2 Kilometer stockender Verkehr nach einem Unfall in Gegenrichtung. Die A52 Düsseldorf Richtung Essen ist zwischen Essen-Kettwig und Essen-Harzopf wegen eines Unfalls nach ersten Schätzung der Polizei noch etwa eine halbe Stunde gesperrt. Zurzeit 5 Kilometer Stau ab Breitscheid. Eine Umleitung führt bereits ab Kreuz Breitscheid über die A3 und die A40. A59 Duisburg Richtung Dienstlaken zwischen Duisburg-Marxloh und Duisburg-Walsum. 3 Kilometer Stau. Hier brauchen Sie etwas mehr als 20 Minuten mehr. Hier ist WDR 2 mit Jörg Thaddeus. Und ich kämpfe immer noch für das Image der Jahreszeit, die heute um 16.21 Uhr beginnt. Der Herbst. Er tut immer eine Menge für sich selbst im Moment durch die tollen Temperaturen. Aber wenn dann der Herbst wirklich da ist, dann ist das für Sarah Maron auch deswegen toll, weil Herbst ist für mich, wenn Hundehaufen Verstecken spielen. WDR 2. They never lead me home. Hey, oh, I miss you so. But I'm used to seeing people come and go. Yeah, I've made mistakes. Next time, I swear I'll change. When I find love. hearts made to break. Hey, oh, don't be afraid, 'cause you're only getting stronger from the pain. Yeah, I made mistakes. Next time. Wir im Westen fremdeln ja manchmal kulturell mit dieser Veranstaltung, wie Fritz Erkenger es genannt hat. 5000 volle Christen und im Moment natürlich auch voll eingezäunt. Aber das sind längst nicht alles Hinterwäldler, selbst die nicht, die aus der Umgebung von München anreisen. Das ist jedenfalls Maxi Schafroth aus dem Allgäu. Sehr, sehr wichtig. Es gibt da durchaus Unterschiede, die für mich natürlich interessant waren. Ich habe zum Beispiel auch irgendwann mal die große, große Ehre gehabt, die Kinder von meinem Chef kennenzulernen, die auch in München aufgewachsen sind. Die 5-jährigen Zwillinge Mette und Marit. Das sind schon ein bisschen andere Biografien. Schauen Sie, das sind die Kinder der deutschen Leistungselite. Die können sich keine Lücken im Lebenslauf leisten. Die bekommen morgens um 9 ihre Tabletten, dann sind die den ganzen Tag on the run. Dann haben die Kinder-Yoga-Feldenkreis Unternehmensanalyse für Kinder mit Steuertipps leicht gemacht. Abends noch einen kleinen Rhetorikkurs on top, wenn die Leistungskurve wieder hochschwappt. Das war bei uns nicht so. Also wir haben eigentlich, also wenn Sie unseren Lebenslauf von 1985 bis 90 anschauen, steht da eigentlich drin nichts. Nein, wir haben nichts gemacht. Wir haben gespielt, was Allgäuer Kinder so spielen. Wir sind im Hof rumgesessen und haben Katzen am Schwanz rumgewirbelt. Nein, wir haben tolle Sachen gemacht. Wir sind eigentlich den ganzen Tag herumgesprungen, ja. Und dann hat man sich halt 5-mal am Tag am Kopf angehauen. Aber dafür wusste man auch, was das für Bäume sind dann. Ja, da gab es oben eine fette Eiche oben am Berg. Da haben wir dann meistens den Schnecklinger Michi auf so einen dicken Eichenast gesetzt. Dann haben wir 10 zu 10 an diesem Ast gezogen. Dann haben wir die Zeit gemessen, die der fliegende Schnecklinger Michi braucht, um im Unterdorf aufzuschlagen. Schauen Sie, ich möchte Ihnen das nur sagen, ich halte das nicht für eine Lücke im Lebenslauf. Ich halte das auch nicht für Nonsens. Ich halte das für einen Naturcampus, für einen Think Tank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Apple in einer Garage gegründet worden ist, dann haben wir an dieser fetten Eiche die Zukunft der deutschen Mobilität entwickelt. Ja? WDR 2, immer gut amüsiert. Nobody on the beach. WDR 2 hier mit Don Henley, The Boys of Summer. Keine einzige Stulle, keine Bockwurst war mehr übrig, hat ein Reporter in der vergangenen Nacht beobachtet. Das müssen kräftezehrende Verhandlungen des Vermittlungsausschusses in Berlin gewesen sein. Die Koalition in Berlin hat sich auf eine Reform der Erbschaftssteuer geeinigt. Hat lange genug gedauert, denn sie musste an den Ohren vom Bundesverfassungsgericht dahingezogen werden, mehr oder weniger. Wir haben schon vorhin mit dem nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans darüber gesprochen. Er hat gesagt, das ist kein Kompromiss, der einen uneingeschränkt glücklich macht. Was bedeutet dieses neue Erbschaftssteuergesetz denn nun konkret für die Erben? Das muss jemand den Erben erklären, die bei ihm organisiert sind, nämlich Matthias Lefart von der Stiftung Familienunternehmen. Es ist, wenn der Herr Borjans mit dem Kompromiss Bauchschmerzen hat, dann ist das, Herr Lefart, für Sie super gelaufen, oder? Also zunächst mal ist eines positiv, dass jetzt Rechtssicherheit hergestellt wird, denn die Familienunternehmen brauchen Rechtssicherheit für ihre Betriebsübergaben und das war jetzt einfach doch eine lange Hängepartie und es ist gut, dass sich die Politik jetzt verständigt hat und Bundestag und Bundesrat jetzt rasch diesen Kompromiss von heute Morgen verabschieden werden. Insofern ist das zunächst mal positiv. Was das Inhalt, was die einzelnen Elemente des Gesetzes angeht, muss man von Licht und Schatten sprechen. Es war von Anfang an klar, dass vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts es ja hier nicht um eine Verbesserung für die Unternehmen oder eine Entlastung geht, sondern es ging um die Frage, wie Mehrbelastung, insbesondere aus dem sogenannten Verwaltungsvermögen der Unternehmen, künftig ausgestaltet wird und wie gerade größere Familienunternehmen mit diesen Vorgaben im Einzelnen umzugehen haben. Es geht darum, dass die Privilegien durchaus erhalten bleiben für die Erben. Das heißt, viele Leute, ich glaube, einer hat das aufgeschrieben, der sich damit auskennt, 99% werden nach wie vor kaum Steuern auf die vererbten Millionen bezahlen müssen. Ich finde das Wort Privilegien deshalb ein bisschen sachfremd, weil es geht ja, es geht darum, dass die Arbeitsplätze erhalten werden. Das ist das Argument, das kennen wir ja, Herr Lefart, das ist das Argument dafür, aber trotzdem, es wird auf viel Geld keine Steuern bezahlt werden müssen, das ist doch Fakt. Naja, aber was heißt viel Geld? Es wird immer verwechselt, dass ein Unternehmenswert nicht gleich Liquidität zu setzen ist. Das ist ja der Grund, weshalb das Verfassungsgericht ausdrücklich gesagt hat, Unternehmensvermögen kann ich nicht gleichsetzen mit Geldvermögen oder mit Immobilien oder sonstigen Privatvermögen, sondern das unterliegt Kündigungsschutz, da greift Arbeitsrecht, das ist nicht so fungibel. Und das sind ja alles die Gründe, weshalb wir solche langen Verhaftungsfristen und Behaltensfristen jetzt im Gesetz haben, die ja gerade für die Unternehmen gar nicht es möglich machen, jetzt aus dem Unternehmen Geld herauszuziehen, sondern es bleibt im Unternehmen zur Sicherung eben dieser Arbeitsplätze. Das ist der Unterschied. Herr Lefart, können wir jetzt noch lange drüber sprechen. Sie haben schon gesagt, Licht und Schatten. Ich muss nur noch eine Sache von Ihnen wissen. Wie hieß das Wort, was Sie gerade benutzt haben? Fungibel? Fungibel? Heißt? Fungibel heißt nicht so frei verfügbar, nicht so leicht einsetzbar. Matthias Lefart von der Stiftung Familienunternehmen hat uns seine Positionen zu der Einigung über die Erbschaftssteuer erklärt und auch noch ein Wort mitgeliefert. Gerade dafür auch vielen Dank, Herr Lefart. Schönen Tag. Dafür nicht. WDR 2, das Wissensprogramm. I know that you want me, so why you turn away? Think of the perfect six. You and I can make. You tell me you're a good girl. Baby, I don't mind. Porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas. Wonder where you are, thinking about your touch, dreaming in the dark. He don't take me dancing, not the way you do. I'm out of my mind for you, 'cause you're in my head, and every drop of sweat, you know I can't forget. I Das habe ich jetzt davon den Herbst viel zu sehr gelobt. Denn mir sind gerade per Mail Herbstferien in Düsseldorf angeboten worden. Und Düsseldorf ist eine wunderschöne Stadt, aber die Herbstferien dann doch bitte lieber ganz woanders im Süden, bei Enrique oder Melzi. So I found a reason to stay alive. Try a little harder, see the other side. Talking to myself. Too many sleepless nights, trying to find a meaning to this stupid life. I don't want your sympathy. First day of my life. So I found a reason to let it go. Tell you that I'm smiling, but I still need to grow. Will I find salvation in the arms of love? Will it stop me searching? Sympathy. Familie Kanz lief der Sonntag immer so. Ich will grillen, mein Sohn in den Zoo und meine Frau ihre Mutter besuchen. Tja, und dann haben wir ihre Mutter besucht. Jetzt fahren wir sonntags gemeinsam zu Porta. Und alle sind zufrieden. Ganz schön praktisch. Diesen Sonntag ist Porta in Bornheim von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen. Und bis zu 19% Mehrwertsteuer geschenkt gibt es auch noch. Porta, der Möbelgigant im Rheinland. Deutschlandmachtplus.de. Schlag Nachbar, so gute Laune. Ich habe eine neue Ölbrennwertheizung und spare jetzt kräftig Heizkosten. Dafür gibt's insgesamt rund 1200 Euro Zuschuss und für die Solaranlage noch 2000 Euro extra. Jetzt modernisieren. Bis zu 3200 Euro Zuschuss für Ihre neue Ölbrennwertheizung sind möglich. Alle Infos bei den teilnehmenden Mineralölhändlern, Ihrem Heizungsfachbetrieb der Innung und auf deutschlandmachtplus.de. Ich muss los. Deutschlandmachtplus.de. Galeria Lea Kaufhof. Wir feiern. Einige unserer Filialen haben Jubiläum und alle feiern mit. Jetzt viele Sortimente und Marken mit tollen Angeboten und Jubiläumsrabatten von bis zu 40%. Auch online. Wir feiern. Galeria Kaufhof. Erstklassig aufgestellt. Das Kicker-Sonderheft Europas Top-Ligen. Alle wichtigen Infos zu den besten Ligen des Kontinents. Alle Teams im Porträt. Von Premier League bis Primera División. Von Serie A bis Super League. Und als Extra 20% Gutschein für dein Lieblingstrikot. Im neuen Kicker-Sonderheft Europas Top-Ligen. Jetzt kaufen. Sag mal, dein Kleid ist ja toll. Ist es neu? Was ist das her? Ach du, ist doch egal. Erzähl! Was sag ich denn jetzt? Aus Paris? Nee, aus New York, nee. Ach komm, ich sag's einfach. Das Kleid ist von Adler. Adler? Nein. Entschuldigen Sie? Ich konnte gerade zufällig mithören. Mein Kleid ist auch von Adler. Das finde ich aber auch super. Das wollen alle. Glück das Gold. Jetzt mitmachen und pures Gold gewinnen. Jeder Einkauf bei Adler eine Gewinnchance. In Ihrer Filiale und online. Ahaus, der renommierte Küchenhersteller Alma, von Focus Money in allen Kategorien mit sehr gut ausgezeichnet, gibt jetzt für kurze Zeit 20% auf alle neuen Alma-Küchen. 20%? Wahnsinn! Ich muss weg, neue Alma-Küche kaufen! Jetzt 20% beim Kauf einer neuen Alma-Küche sparen. Alma-Küchen.de. WDR aktuell. Um 13.30 Uhr mit Michael Müller. Guten Tag. Der Kompromiss zur Reform der Erbschaftssteuer für Firmenerben stößt auf ein geteiltes Echo. Bei Unionsparteien und SPD reichen die Reaktionen von sehr zufrieden bis vertretbar. Teile der Grünen sind dagegen unzufrieden. Große Vermögen würden zu sehr geschont. Auch aus der Wirtschaft gibt es Lob und Kritik. Der Bundestag hat über den Bundesverkehrswegeplan diskutiert. Darin sind bis 2030 Investitionen von rund 270 Milliarden in Straßen, Schienen und Wasserwege vorgesehen. Verkehrsminister Dobrindt lobte seinen Entwurf als Garant für den Erhalt von Wohlstand und Arbeitsplätzen. Der Grünen-Fraktionschef Hofreiter warf dem Minister vor, er plane eine Orgie neuer Straßen. Verteidigungsministerin von der Leyen hat dem Irak weitere Unterstützung im Kampf gegen die Terrormiliz IS zugesichert. Das sagte sie nach politischen Gesprächen in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Die Bundeswehr bildet im Nordirak Kämpfer der kurdischen Peschmerga-Armee aus und stellt ihnen Waffen zur Verfügung. In Stockholm sind die Träger der alternativen Nobelpreise bekannt gegeben worden. Dazu gehören die Weißhelme, tausende Freiwillige, die nach Bombenangriffen in Syrien helfen, Menschen zu retten. Ausgezeichnet werden auch die Redaktion der türkischen Tageszeitung Cumhuriyet, eine russische Menschenrechtlerin und eine Aktivistin, die in Ägypten für Frauenrechte kämpft. Das war WDR aktuell. Jetzt immer um halb. Von morgens 6 bis abends 6. Ihre Lokalzeit auf WDR 2. Aus dem Studio Köln mit Jutta Thüner. Guten Tag. Düsseldorf, Köln. Bundesinnenminister Thomas de Maizière muss am 31. Oktober vor dem Untersuchungsausschuss zur Silvesternacht aussagen. Das bestätigten Landtagsabgeordnete dem WDR. De Maizière hatte die Kölner Polizei nach den massenhaften Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht ungewöhnlich heftig kritisiert. Später stellte sich aber heraus, dass sich auch die Bundespolizei, die ihm unterstellt ist, nicht fehlerfrei verhalten hatte. Köln. Die Uniklinik will heute einen neuen Weltrekord aufstellen. Ziel ist es, dass Menschen aus mindestens 32 Nationen nacheinander ohne Pause eine Puppe wiederbeleben. Der Rekordversuch startet um 18 Uhr und er hat einen ernsten Hintergrund. Jedes Jahr sterben allein in Köln mehr als 120 Menschen, weil sie nicht rechtzeitig reanimiert werden. Friederike Müllender, WDR 2, Köln. Für den Rekordversuch haben sich unter anderem schon Menschen aus der Mongolei, Turkmenistan, Panama und Australien angemeldet. Damit auch alle wissen, wie man richtig wiederbelebt, gibt es vor dem Weltrekordversuch eine kostenlose Schulung für alle Teilnehmer. Der plötzliche Herztod ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland und kann durch die richtige Reanimation verhindert werden. Rheinland. Die Industrie- und Handelskammer veranstaltet heute zum 5. Mal den Frauen-Business-Tag. Laut IHK sind auch im Rheinland immer noch viel zu wenig Frauen in Führungspositionen. Dazu IHK-Vizepräsidentin Sandra von Müller. Wir sehen schon, dass es wenig Frauen gibt, die sich trauen, ein richtiges Start-up auf die Beine zu stellen, die Schwierigkeiten haben, auch das Kapital zu bekommen, da doch auch viele Banken eher davon ausgehen, dass eigentlich ein Mann vor ihnen sitzen müsste als eine Frau. Und da kann ich auch wirklich nur raten, nicht den Kopf hängen lassen, sondern Mut zu haben, vielleicht andere Wege zu gehen. Und die werden wir auch am heutigen Tag aufzeigen. Und das Wetter im Rheinland, das beschert uns heute noch mal einen sonnigen Tag. Es gibt nur wenige dünne Wolken bei 20 bis 23 Grad. Aktuell sind es 19 in Bonn. Wir sind der Westen. WDR 2. Verkehrsservice. A1 Münster Richtung Dortmund zwischen Kamener Kreuz und Kamen Zentrum Unfall 2 Kilometer Stau. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuz Leverkusen und Köln Mülheim 3 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Sie verlieren hier etwas mehr als 10 Minuten. A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Köln Delbrück und Köln Mülheim 2 Kilometer stockender Verkehr. A4 Olpe Richtung Köln zwischen Moosfeld und Bensberg 3 Kilometer Stau. Sie verlieren hier etwa 20 Minuten. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Bochum Leer und Bochum Gerte 1 Kilometer Stau. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Kreuz Herne und Kreuz Recklinghausen 4 Kilometer stockender Verkehr. Sie brauchen hier etwas mehr als 10 Minuten mehr. A52 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Essen-Rüttenscheid und Essen-Kettwig 3 Kilometer stockender Verkehr, was sie 10 Minuten kostet. Die A52 Düsseldorf Richtung Essen ist zwischen Essen-Kettwig und Essen-Harzopf wegen eines Unfalls weiterhin gesperrt. Zurzeit 7 Kilometer Stau ab Kreuz Breitscheid. Unsere Empfehlung: Weichen Sie bereits ab Kreuz Breitscheid über die A3 und die A40 aus. A59 Duisburg Richtung Dienstlaken zwischen Duisburg-Meiderich und Duisburg-Fahren 3 Kilometer Stau. Sie brauchen hier 20 Minuten länger. A544 Abzweig Aachen zwischen Aachen-Europaplatz und Würselen 2 Kilometer Stau. Hier ist WDR 2 mit Jörg Thaddeus. Und vor allen Dingen mit Al King. 2. Mit Marry You auf WDR 2 ist natürlich ein Traum von mir, irgendwann mal in den Dönerladen reingehen zu können und perfekt, im perfekten Istanbuler Hochtürkisch Dürüm mit scharfer Soße, aber auch mit Kräutersoße, aber auch ohne Zwiebeln bestellen zu können. Das wäre wirklich ein Traum, wenn das mal klappen könnte. Davon bin ich noch weit entfernt, aber was ich jetzt schon aussprechen kann, und zwar weil ich es gerade eben gelernt habe, ist, wie die regierungskritische türkische Zeitung heißt, der heute der alternative Nobelpreis ja angekündigt worden ist, die heißt Cum Hürriyet. Und das ist natürlich ein Zeichen. Eine von 4 Preisträgerinnen des alternativen Nobelpreises ist diese eher linksgerichtete Istanbuler überregionale Zeitung Cum Hürriyet. Und das habe ich gelernt von Thomas Bormann, WDR 2 Istanbul, dass das so heißt, die Zeitung. Diese Zeitung, Thomas, wofür steht die? Die steht dafür, dass sie linksliberal ist und vor allem steht sie dafür, dass sie investigativ ist. Also die traut sich, Skandale aufzudecken, auch jetzt noch. Heute zum Beispiel können wir in der Cumhuriyet lesen, welche Geschäftsleute aus der Türkei auf den Bahamas Konten haben und somit in Verdacht stehen, Steuern zu hinterziehen. Andere Zeitungen in der Türkei trauen sich überhaupt nicht mehr, solche Themen aufzugreifen. Die Cumhuriyet, die traut sich das. Übrigens, wir können die Lektion noch fortsetzen. Cumhuriyet heißt auf Deutsch übersetzt Republik. Und dafür steht eben die Zeitung Cumhuriyet für eine demokratische Republik. Und diese Fahne hält sie hier hoch. Damit steht sie aber doch in den derzeitigen Zeiten vor allen Dingen für schlechte Karten. Weil was wir hier lernen, auch wenn es oft etwas holzschnittartig ist, das ist, dass Erdogan solche Zeitungen, solche Leute, die sowas machen, nicht mag. Überhaupt nicht mag. Und er hat auch persönlich Strafanzeige gestellt gegen den Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet, der inzwischen von dem Amt zurückgetreten ist, Can Dündar. Denn Can Dündar hatte zusammen mit einem Journalistenkollegen von Cumhuriyet in einem Artikel aufgedeckt, dass der türkische Geheimdienst lastwagenweise Waffen nach Syrien geschickt hat. Und zwar Waffen, die wahrscheinlich in die Hände von islamistischen Extremisten gingen. Und anstatt dass nun die Regierung irgendwie klein beigibt bei diesem Skandal und hilft, das aufzuklären. Stattdessen schlägt halt die Regierung zurück und kündigt an, das ist Geheimnisverrat, das darf man nicht veröffentlichen. Die türkische Justiz, die ist voll auf Regierungslinie, hat die Redakteure, die das geschrieben haben, auch tatsächlich schon verurteilt. Chefredakteur Dündar ist eben jetzt ins Ausland geflüchtet, hält sich zurzeit in Berlin auf, weil er Angst hat, wenn er jetzt in der Türkei wäre, würde er verhaftet werden. Aber seine Kollegen, die hier noch bei Cumhuriyet arbeiten, die lassen sich nicht entmutigen und decken weiter solche Skandale auf. Also das heißt ganz kurz, denen hilft auch so eine Auszeichnung? Denen hilft die Auszeichnung. Die haben viele Prozesskosten und die haben Angst, in die Pleite getrieben zu werden. Aber mit diesem alternativen Nobelpreis sind auch 80.000 Euro verbunden. Das können die sehr gut gebrauchen. Die regierungskritische türkische Zeitung Cumhuriyet bekommt den alternativen Nobelpreis und kann ihn wirklich gut gebrauchen. Das haben wir gelernt von Thomas Baumann, WDR 2, Istanbul. Thomas, vielen Dank. Gerne. I heard the first time when you turned me down. You ran for miles until I turned you around. You started to tease me, said look but don't touch. You said it wouldn't be easy if I want you that much. I'm out on my own. I'm out on my own. I'm all about you, 'cause you made me love. I'm all about you, and I'm not giving up. I'll meet you at the fire escape if it all starts to burn. Jump before the branch breaks and land in my arms. 'Cause I'm all about you. I heard between your words we're moving too fast. So I tore the pages out that said we won't last. No risk worth taking is no life to live. We'll cross that river when we come to that bridge. I'm out on my own. I'm out on my own. I'm all about you, 'cause you made me love. I'm all about you, and I'm not giving up. I'll meet you at the fire escape if it all starts to burn. Jump before the branch breaks and land in my arms. My heart is made of green, white and gold. And where we stand is where my roots are sown. And all the colors of our flag fly above the troubles we once had. Yeah, you must know that I won't let go. I'm all about you, 'cause you made me love. I'm all about you, and I'm not giving up. I'll meet you at the fire escape if it all starts to burn. Jump before the branch breaks and land in my arms. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see, in this bliss we cannot feel. There are dreams, we stop existing and start living. Wir stehen hier natürlich Tränen überströmt. Wer hat dir gesagt, du sollst stöhnen? Stefan, heute war den ganzen Tag schon unser Thema Hasssprache. Hast du heute schon ein Schimpfwort benutzt? Ich habe, glaube ich, heute Morgen beim Hochfahren meinen Computer als Drecksteil bezeichnet. Zählt das auch? Boah, das geht noch. Aber ich weiß, du kannst schlimmer. Ich bin ja auch keine Maschine. Damit hast du mir eine fantastische Überleitung gebaut, das weißt du. Ne? Das ist das, was ich mir von dir so dringend gewünscht habe. Stefan? Mhm. Ja, ich bin doch da. Du bist geistig abwesend. Ja. Was willst du denn in den nächsten Stunden hier machen, frage ich dich. Du, das frage ich mich auch. Wir werden natürlich den Herbst auch zelebrieren, weil du hast den Herbst ja hier schwer gelobt. Aber ich muss ja sagen, ehrlicherweise, der Herbst ist eine ganz schwierige Zeit für Beziehungen. Weißt du, warum? Nein, ich weiß, da werden Kinder gezeugt, das habt ihr vorhin im Gespräch geklärt, aber... Die darf man ja nicht als Kit für Beziehungen benutzen. Diese Diskussion, wenn die Frau dann ankommt, du, im Badezimmer ist es so klamm und so fußbodenkalt, können wir nicht schon die Heizung anschmeißen? Und der Sparkommissar sagt dann, ne. Also, so bist du, so ja, ein Mensch also, bist du. Das sind diese ewigen Diskussionen. Du bist ein Mensch, der das Heizen verbietet. Ja, ich finde, also hier CO2-Fußabdruck und sowas, das sagt dir überhaupt nichts. Ja. Nein, Hauptsache ist schön Hauptsache warm. Warme Handtücher. Ich bin auch keine Maschine. Mit dir geht die Welt zu WDR 2, das ist neu. Ich bin noch keine Maschine. Keine Maschine. Einfach so weitermachen ist keine Option. Ich muss hier ausbrechen, wenn du das hier liest, bin ich schon auf und davon. Ich will mein Leben selbst gestalten, muss es wenigstens probieren. Ich brauche die Kontrolle zurück, kann nicht mehr nur funktionieren. Ich bin noch keine Maschine, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und ich will leben zum letzten Atemzug. Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern, meiner Wut und der Euphorie. Keine Maschine, ich lebe von Luft und Fantasie. Es gibt noch so viel Außergewöhnliches zu erleben. Die ganze Welt steht mir offen, ich steh wie angewurzelt daneben. Ich liege in Ketten aus unausgesprochenen Regeln, trete auf der Stelle, aber muss mich frei bewegen. Ich bin noch keine Maschine. Entspannung pur. Relax to the max. Deshalb pumpe ich mein Gummiboot schon zu Hause auf. Das Auto muss halt nur geräumig genug sein. Wie das neue Nissan X-Trail N-Vision Sondermodell. Das hat nicht nur einen variablen Innenraum, sondern auch den Around-View-Monitor für 360 Grad Rundumsicht. So behalte ich auch mit Gummiboot im Auto immer den Überblick. Aber im Radio kann ich Ihnen natürlich alles erzählen. Am besten fahren Sie schnell zu Ihrem Nissan-Händler und probieren es selbst. 64 Millionen! 64 Millionen! 64 Millionen! Diesen Freitag im Euro-Jackpot. Unglaubliche rund 64 Millionen Euro. Jetzt in deiner Annahmestelle auf westlotto.de oder per App. Euro-Jackpot, die Chance auf dein Traumleben. Teilnahme ab 18. Gewinnchance rund 1 zu 95 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Informationen in Ihrer Westlotto-Annahmestelle. Ach, ganz vergessen. Mindestens so groß wie der Stauraum ist beim neuen Nissan X-Trail Envision Sondermodell übrigens auch der Preisvorteil. Nämlich mindestens 4.100 Euro bei allen teilnehmenden Nissan-Händlern. Mehr Infos auf nissan.de. Hallo, ich bin Lisa Sophie und das ist für meine Eltern. Ich hab euch durchschaut. Ich bin adoptiert. Die Hinweise häufen sich und niemand sonst in meiner Klasse hat solche Eltern. Und wir haben auch überhaupt gar nichts gemeinsam. Ich mag am liebsten Spaghetti mit Klößchen, ihr aber lieber so fette Steaks. Außerdem habe ich lange blonde Haare und ihr beide eine Glatze. Aber das ist alles ganz egal. Ich hab euch lieb, denn ihr seid einfach die besten Papas der Welt. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Bock auf Trachten? Juhu! Alles klar, Bock auf Trachten. Zünftig Oktoberfest feiern im perfekten Outfit. Juhu! Bockstark und sauschi. Die Trachtenwelt bei Deiters. Online oder auch ganz in eurer Nähe. Alle Infos auf deiters.de. Daheim wird digital. Smart wird simpel. Home wird Smart Home. Energie wird Energy. Bock auf Trachten! Das perfekte Oktoberfest-Outfit. Alle Infos auf deiters.de. Es ist 14 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Edda Dammüller. Guten Tag. Leiharbeiter müssen in der Regel spätestens nach 9 Monaten den gleichen Lohn erhalten, wie ihn Stammbeschäftigte für eine vergleichbare Arbeit bekommen.